Deshalb liebe ich dich so sehr, so dass ich's nicht mal sagen kann. Wovon hebt sich mein Blick empor und wird voll Seligkeit? Denn ich sehe dein Bild vor mir, voller Lieb und Barmherzigkeit. Und vor Glück füllt mein Auge sich mit den Tränen der Freude. Der Weg ist so schwer zu gehen, denn nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe hier. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr mit dir. Deshalb ist mir so lieb und wert die Gemeinschaft mit dir, mein Gott. Wovon schaue ich so entzückt zu den himmlischen Höhen? Denn ich sehe dein Bild vor mir, voller Lieb und Barmherzigkeit. Und vor Glück füllt mein Auge sich mit den Tränen der Freude. Der Weg ist so schwer zu gehen, denn nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe hier. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr mit dir. Ja, ich möchte in Ewigkeit seinem Reich des allmächtigen Herrn teilen, frohe Gemeinschaft dort mit dem Herrn Jesus Christ. Doch die Kraft ist bei mir so schwach, es gibt nichts, was ich selber kann. Deshalb bitte ich, bleib bei mir, heut und ewiglich. Der Weg ist so schwer zu gehen, denn nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe hier. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr mit dir.